Die Teilnehmer des 5. internationalen Festivals zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan besichtigten am 13. August die historische heilige Stätte der Revolution Mangyongdae, Geburtsort von Präsidenten Kim Il-sung.